Erste Menschen leben im Dunkeln. Sie werden ein großes Licht sehen. Das Licht scheint über ihrem Land. Zweiter Gott gibt viel Freude. Die Menschen freuen sich sehr. Sie freuen sich wie bei der Ernte. Sie freuen sich, wenn sie Beute teilen. Dritter Gott zerbricht das Joch. Es drückt die Menschen. Er zerbricht den Stock des Treibers. Das ist wie im Kampf gegen Midian. Vierten Schuhe und Kleider sind voller Blut. Sie werden verbrannt. Das Feuer frisst sie auf. Fünfter, ein Kind wird geboren. Ein Sohn wird uns gegeben. Er wird herrschen. Man nennt ihn Wunderrat. Er ist ein Gottheld. Er ist der Ewige. Er ist der Friedensfürst. Sechster, seine Herrschaft ist groß. Der Friede hat kein Ende. Er sitzt auf Davids Thron. Er macht sein Reich stark. Er richtet gerecht. Gott wird das tun. Siebter, Gott hat ein Wort gesandt. Es ist für Jakob. Es kommt nach Israel. Achter, das ganze Volk soll es wissen. Ephraim und Samaria sollen es wissen. Sie waren stolz. Sie sagten, Neunter, die Ziegel sind kaputt. Wir bauen mit Steinen neu. Die Bäume sind gefällt. Wir pflanzen Zedern. Zehnter, Gott ließ Rezin über sie kommen. Er machte ihre Feinde stark. Elfter, Aram kam aus dem Osten. Die Philister kamen aus dem Westen. Sie griffen Israel an. Gottes Zorn war noch da. Seine Hand war noch ausgestreckt. Zwölfter, das Volk kehrte nicht um. Sie fragten nicht nach Gott. Dreizehnter, Gott schnitt von Israel ab. Er schnitt Kopf und Schwanz ab. Er schnitt Palmzweig und Binse ab. Das geschah an einem Tag. Vierzehnter, die wichtigen Leute sind der Kopf. Die Propheten lügen. Sie sind der Schwanz. Fünfzehnter, die Führer führten das Volk falsch. Die Menschen wurden zerstört. Sechzehnter, Gott schont die jungen Männer nicht. Er hat kein Mitleid mit Waisen. Er hat kein Mitleid mit Witwen. Alle sind böse. Jeder Mund spricht Schlechtes. Gottes Zorn war noch da. Seine Hand war noch ausgestreckt. Siebzehnter, das Böse brannte wie Feuer. Es fraß Dornen und Büsche. Es zündete den Wald an. Viel Rauch stieg auf. Achtzehnten, Gottes Zorn ließ das Land brennen. Das Volk war wie Futter für das Feuer. Niemand half dem anderen. Neunzehnter, sie nahmen Rechtsstücke. Sie blieben hungrig. Sie aßen links. Sie wurden nicht satt. Jeder aß das Fleisch seines Arms. Zwanzigster, Manasse kämpfte gegen Ephraim. Ephraim kämpfte gegen Manasse. Beide waren gegen Juda. Gottes Zorn war noch da. Seine Hand war noch ausgestreckt.